Auf dem Bautzener Kornmarkt entstanden heute Schmetterlinge und Blumen. Dort, wo sich am Mittwoch eine Auseinandersetzung zwischen jungen Flüchtlingen und Rechtsextremen abgespielt hatte, wollte die Initiative Bautzen bleibt bunt mit Kreidemalereien ein Zeichen setzen gegen Fremdenfeindlichkeit. In Berlin hatte die Bundesregierung am Mittag Stellung bezogen zu den Ereignissen in Bautzen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Ohne jetzt auf den konkreten Fall einzugehen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Gesetze sowohl von Flüchtlingen als auch von einheimischen Bürgern eingehalten werden. Und die Bundesregierung verurteilt Ausschreitungen, aggressive, fremdenfeindliche, gewalttätige Ausschreitungen auf das Schärfste. Das ist unseres Landes nicht würdig. Und in Deutschland ist kein Platz für derartige Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Extremismus. In Abwesenheit des sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, der als Bundesratsvorsitzender Kuba bereist, äußerte sich in Dresden sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD. Ihm sei egal, wer am Mittwoch mit der Auseinandersetzung begonnen habe. In Sachsen werde keine Form der Selbstjustiz geduldet. In Bautzen ist ja nun deutlich geworden, auch wenn man sich die Größenordnungen anschaut, wer sich da in den letzten Tagen und Nächten auf den Plätzen rumgetrieben hat, wer da eigentlich das Problem ist. Ich will das Problem nicht verharmlosen, wenn zum Beispiel auch von jungen Geflüchteten Gewalt ausgeht. Das darf man nicht verharmlosen. Aber es darf auch nicht zur Legitimation beitragen oder genutzt werden, dass andere Menschen mit Hass und Gewalt Straßenschlachten vollziehen. Das ist in keinster Weise zu dulden. Und wir haben ein Problem mit den Rechten, mit der rechten Gesinnung, ohne das andere Problem zu verharmlosen. Mit Blick auf weitere Demonstrationen aus dem rechten Spektrum gab sich Dulich überzeugt, dass die in Bautzen verstärkte Polizei die Lage im Griff haben werde. Aber das Problem in Sachsen werden wir nicht mit mehr Polizei schultern, sondern hier geht es darum, dass wir vor allem die Mitmenschlichkeit in Sachsen stärken. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass diejenigen, die jetzt mit Hass und Gewalt die Sprache von Sachsen versuchen zu beeinträchtigen, diejenigen sind, die nur wahrgenommen werden. Es gibt viele, viele Menschen, die sich engagieren, ob haupt- oder ehrenamtlich, für ein anständiges Sachsen. Und deren Arbeit darf jetzt nicht kaputt gemacht werden. Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch, CDU, kündigte an, die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu verbessern. Wir müssen uns stärker mit ihnen auseinandersetzen und überlegen, welche Angebote und Integrationsmaßnahmen besser greifen, sagte sie der deutschen Presseagentur. Man brauche passgenaue Konzepte. Die Landtagsabgeordnete der Linkspartei Juliane Nagel kritisierte die gegenüber den minderjährigen Flüchtlingen in Bautzen verhängte Ausgangssperre. Sie sei ein vordemokratisches, autoritäres Sanktionsmittel. Eine für den Abend geplante Demonstration aus dem rechten Spektrum hatten die Anmelder zurückgezogen, teilte die Bautzener Polizei am Nachmittag mit. Die Polizei werde dennoch zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet spürbar präsent sein.